Pfingsturlaub 2017, Audioansichtskarte Nummer 23. Hallo Gerard, hier ist der Christian. Ja, zunächst das Bild, das sich mir hier bietet. Campingplatz, kennst du ja auch. Bin ganz nah an der Düne. Die ist bewachsen, das Meer rauscht. Ich kann nicht ganz bis zum Strand gehen, weil dort ist unmöglich, Aufnahmen zu machen, trotz Windpuschel. Stehe also so circa 50 Meter vom Strand entfernt. Vor mir ganz viele Stellplätze mit vornehmlich Wohnwägen, aber auch einzelne Wohnmobile, neuere, ältere, Alkoven, voll integrierte, alles dabei. Bei den Wohnmobilen fällt auf, dass sie ein Sonnensegel haben, während die Wohnwägen doch fast alle ein komplettes, abschließbares Sommervorzelt haben. Dann gibt es dieses Jahr noch ein Audio-Souvenir. Auch bei dir, beim Personal Podcast, schwierig da das Thema zu finden. Das Thema hier ist Dart spielen und hier gibt es alles Mögliche, aber Dart habe ich noch nicht entdeckt. Vielleicht gibt es irgendwo eine ganz versteckte Ecke, wo man das machen kann. Aber wie du weißt, bin ich auch eher vom Dart aufs Bogenschießen übergesiedelt. Die Dartpfeile zu schmeißen, das ist mir zu schwer. Ich brauche jetzt da einen Bogen, der die Pfeile ins Ziel bringt. Und da bin ich jetzt eben gerade auf der Suche danach. Ich bin hier hinten nämlich in der Nähe des Sportgeländes. Und da soll es am Freitag Archery geben, auf Englisch, Bogenschießen, 17 Uhr. Meine Frau hatte auch mal gefragt, die Befürchtung ist allerdings, dass es doch sehr einfach ist, nur so mit Primitiv-Spielzeugdingern und Saugnäpfen. Dann werde ich das natürlich nicht machen. Aber da auf dem Plan stand, für Erwachsene und Jugendliche über 13, habe ich vielleicht doch die Hoffnung, dass die da halbwegs vernünftige Bögen und Pfeile haben. Gelände wäre da, Platz ohne Ende, riesiger Fußballplatz, ganz am Ende des Sportgeländes. Da kann man locker und auch sicher Bogenschießen machen. Das soll also am Freitag stattfinden. Naja, mal schauen, was draus wird. Ich schicke dir liebe Grüße und hoffe, dass du eine gute Zeit hast und dass wir uns bald auch mal wiedersehen. Ciao, der Christian.